Manche mögen besser sein, keine ist so delikat wie sie. Hinterwald AIDS Band and the Deus. Wie es ausgeht, weiß kein Mensch. Wirre Gedanken in dieser